Aufgabe: Clownswörter jonglieren. Diese Aufgabe ist eine Teamaufgabe, die du mit deinem Nachbarkind zusammen machen kannst. Asa und Oso jonglieren gerne. Immer wenn ihnen ein Ball herunterfällt, erschrecken sie sich und rufen sich etwas zu. Lest die Wörter gemeinsam. Stellt euch dann gegenüber und ruft euch die Wörter abwechselnd zu.